Sie waren Verdammte, verurteilt zur schrecklichsten aller Strafen, unter entsetzlicher Pein von den Schergen Satans hingerichtet, brannten ihre Seelen in den Flammen jener Hölle, aus der es kein Entkommen gab. Sie waren Gefangene des Spuks. Auf einem Thron aus Menschenknochen hockte er und lauschte dem Geschrei, dem Winseln und dem Jammern, das sich auf ewig in den Schluchten aus Schmerz und Leid brach. Endlos hätte er sich an diesem süßen Klang laben können. Doch ein anderes Wesen aus dem Schattenreich hatte um Audienz bei ihm gebeten. Und selbst ein so mächtiger Dämon wie der Spuk wusste, dass man der Tochter des Teufels eine solche Bitte nicht ausschlagen sollte. Ich grüße dich, Spuk. Asmodina. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Ich habe die Hölle von unnötigem Ballast befreit. Von nun an bin ich die alleinige Befehlshaberin über sämtliche Dämonen. Mich befehligst du nicht. Du bist die große Ausnahme. Maddox befehligst du auch nicht. Maddox dient meinem Vater. Dein Vater steht ebenfalls über dir. Vor allem steht er hinter mir. Ja, noch. Ich schätze, der Erfolgsdruck lastet schwer auf deinen Schultern. Suchst du Streit mit mir, Spuk? Nein, ich will dir nur zeigen, dass ich dich zu gut kenne, als dass du mich für dumm verkaufen kannst. Das hatte ich nicht vor. Wie klug von dir. Und jetzt sag mir, warum du hier bist. Es geht um einen gemeinsamen Feind. Ah, der Sohn des Lichts. Ja. Ich schlage dir einen Pakt vor. Du gibst mir, was ich brauche, und ich schaffe ihn uns vom Hals. Ich höre. Sinclair hat eine Schwachstelle, die wir bislang kaum ausgenutzt haben. Er achtet das menschliche Leben. Er kann einen Menschen nicht so leicht auslöschen wie einen Dämon. Davon müssen wir Gebrauch machen. Der Januskopf hat es bereits versucht und ist gescheitert. Janus war ein Idiot. Er wollte es sich leicht machen, verbündete sich mit einem drittklassigen Gauner. Ich hingegen möchte eine Kreatur erschaffen, die eine ganze Armee von verbrecherischen Menschen auf Sinclair hetzt. Ein Massaker würde dem nächsten folgen, bis genug Blut geflossen ist, um Sinclair darin zu ertränken. Alles, was ich dazu brauche, ist eine bestimmte Seele. Was sagst du? Ereifere dich nicht. Du hast es schon einmal gemacht. Weil ich wusste, dass der Duke keine Chance hat. Es wäre eine Ausnahme. Niemals. Willst du dich gegen meinen Vater stellen? Nein. Dann hilf mir. Nicht so. Du weißt selbst, wie mächtig Sinclair geworden ist. Inzwischen bekommt er sogar Hilfe von außen. Professor Zamora, Damona King. Ich kann und will die ehernen Gesetze nicht brechen. Verdammt, Spuk! Wenn wir Sinclair jetzt keinen Einhalt gebieten, wird er eines Tages auch hinter dir her sein. Und was machst du dann? Hm? Wenn ich dir helfe, werden andere das Gleiche fordern. Nicht, wenn unser Pakt von Asmodis abgesegnet ist. Wie willst du es machen? Die Seele, nach der ich verlange, soll in den Körper eines kürzlich Verstorbenen eindringen. Solo Morasso. Er war das Oberhaupt eines großen Mafia-Clans und berühmt dafür, dass er mit seinen Feinden grausame Experimente durchführte. Wessen Seele? Der Name? Du kennst ihn. Er hat bereits vor einiger Zeit gegen den Geisterjäger gekämpft. Damals. Auf Darwood Castle. Du willst, dass ich Dr. Tod entfessle? Ja. Entfessele ihn. Und läute damit das Ende Sinclairs und die Ära der Verdammnis ein. Sonntag, 11.53 Uhr, Palermo, Sizilien. Was machst du da? Ich fotografiere die weinenden Frauen. Unsinn, keine Zeitung interessiert sich für heulende Weiber. Wenn der Sarg aus der Kirche getragen und auf das Podest gestellt wird, dann kannst du Geld verdienen, mein junger Freund. Du meinst, wenn sich die anderen Dons von Morasso verabschieden? Ja? Du lernst schnell für jemanden, der nicht aus dieser Gegend stammt. Gott, sieh dir die Menschenmassen an. Die gehören doch nicht alle zur Mafia, oder? Natürlich nicht. Für viele war Morasso ein Wohltäter. Er hat Schulen bauen lassen, ein Krankenhaus. Dabei ist jeder Stein mit dem Blut seiner Feinde bezahlt worden. Aber die feindlichen Clans sind doch auch hier. Ja, sie sind alle gekommen. Die einen, um Morasso die letzte Ehre zu erweisen, die anderen, um ihn zur Hölle zu wünschen. Hoffentlich gehen die verfeindeten Familien nicht aufeinander los. Keine Sorge. Siehst du die ganzen Beulen unter den Anzugsjacken? Wer hier zuerst schießt, stirbt auch zuerst. Wie beruhigend. Achtung, der Sarg kommt raus. Jetzt kannst du zeigen, was du in den letzten Wochen bei uns gelernt hast. Der angehende Sensationsreporter fixierte blitzartig mit seiner digitalen Kamera die vier Sargträger, die sich mit unbeweglichen Gesichtern und im Gleichschritt dem Podest näherten. Am Kopfende des prunkvollen Sarges waren zwei Fenster in das Holz eingearbeitet. So konnte jeder in das Gesicht des Dons sehen, wenn er Abschied nahm. Noch im Tode strahlten Solo Morassos brutale Gesichtszüge die eiskalte Entschlossenheit aus, mit der er in den letzten 20 Jahren über Leben und Tod in Palermo entschieden hatte. Doch all seine Macht, das viele Geld und sein Einfluss hatten ihn nicht davor bewahren können, mit nur 50 Jahren einem Herzschlag zu erliegen. Die Nachricht hatte sich wie ein Lauffeuer in Sizilien verbreitet. Viele Menschen atmeten auf. Andere befürchteten, dass nun alles noch schlimmer werden würde. Und es sollte schlimmer werden. Aber nicht so, wie man geglaubt hatte. Schieß nicht so viele Fotos vom Sarg. Halte lieber auf die Gesichter der Dons. Mach ich doch. Ich hab Don Leone voll im Zoom. Er starrt auf Morasso, als wolle er ihm ins Gesicht spucken. Das ist gut. Jetzt nähert er sich dem Sichtfenster. Wow. Dieser Hass in seinen Augen. Ja, genau das wollen die Leute sehen, Sergio. Mit solchen Bildern... Moment mal. Was ist? Leone stolpert zurück. Sein Gesicht ist angstverzerrt. Angst? Ach du Scheiße, ich schätze, er hat einen Herzinfarkt. Los, halt drauf. Wenn wir Glück haben, stirbt er. Seine Leibwächter fangen ihn auf. Wow, Wahnsinn. Was für Bilder. Lasst mich, der Sarg. Er hat was gerufen. Der Sarg. Was ist mit dem Sarg? Der Tote lebt. Hast du das gehört? Lass den Sarg nicht aus den Augen. Ist alles drauf. Oh Gott, er hat recht. Sieht nur. Morasso bewegt sich. Ich glaube, ich spinne. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Die Menschen um den Sarg stolperten zurück. Es schien, als hätte eine unsichtbare Kraft den Deckel von der Totenlade regelrecht weggesprengt. Ein Attentat schoss es vielen durch den Kopf. Und noch bevor das Echo der Explosion verhallt war, blitzten unzählige Waffen in den Händen der Leibwächter auf. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Keiner der Anwesenden bewegte sich. Niemand sagte etwas. Sie alle starrten auf den offenen Sarg, verharrten in atemloser Spannung. Und dann geschah das Unfassbare. Solo Morasso erhob sich. Wie Phönix aus der Asche stand der Tote auf und hob beide Arme, als wolle er einen Fluch ausstoßen. Hütet euch! Dr. Tod ist zurückgekehrt, euch alle zu vernichten! Sterb, Morasso! Augenblicklich durchschlugen Hunderte von Bleikugeln die heiße Mittagsluft. Menschen schrien auf, starben in dem Kugelhagel. Das ist es! Das ist es! Halt drauf! Halt genau drauf! Plötzlich spürte Sergio, wie sich etwas Warmes, Flüssiges über sein Gesicht verteilte. Verdutzt nahm er die Kamera runter, schaute nach rechts und blickte in ein blutrot klaffendes Loch, wo sich noch vor wenigen Sekunden das Gesicht seines Kollegen befunden hatte. Oh Gott, Mario! Der Reporter hatte keine Zeit zu reagieren. Eine Woge aus Menschenleibern riss ihn mit sich. Im ersten Moment kämpfte er gegen den Mob an, dann aber rannte er mit dem Strom. Er wusste, dass für Mario jede Hilfe zu spät gekommen wäre. Und die Trauer um seinen Kollegen wich schnell einem Gefühl überbetonter Hochstimmung. Er hielt nun die Story in Händen, die seiner jungen Karriere einen gewaltigen Schub geben konnte. Noch auf dem Weg zur Redaktion dachte er darüber nach, wie er den Tod seines Kollegen effektvoll in dem Artikel unterbringen konnte. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Montag, 9.34 Uhr, im Apartment von Oberinspektor John Sinclair. Was ist los, John? Normalerweise frühstückst du doch wie ein König. Normalerweise gehe ich danach auch zur Arbeit. Hey, genieß die Zeit. Dies ist deine letzte freie Woche. Na, zum Glück. Erst Schwester Genoveva und dann die Rumlungerei zu Hause. Ich verstehe dich nicht. Warum unternimmst du nicht etwas mit Jane? Ihr könntet ein paar Tage verreisen. Dreimal darfst du raten. Sie findet dich langweilig? Sie arbeitet. Oh. Außerdem hat sie neuerdings... Was ist? Ich glaube, ich spinne. Lässt du mich vielleicht teilhaben an deiner Spinnerei? John! Was? Ach so, entschuldige. Was ist los? Deine Hände zittern ja. Hier, lies selbst. Der Artikel mit der Überschrift »Ein Toter kehrt zurück«. Solo Morasso. Der Name ist echt bühnenreif. Lies weiter. Scheintod, Massenpanik. Dr. Tod? Hattest du nicht gegen den gekämpft? Ja, noch bevor wir beide uns kennengelernt haben. Er war ein Teufel in Menschengestalt. Seine Grausamkeit übertraf sogar die von Dämonen. Er hat doch gentechnische Experimente an Menschen durchgeführt, oder? Und was für welche? Mir wird heute noch ganz anders, wenn ich daran denke. Unzählige Erinnerungen schossen mir durch den Kopf. Der Film, die Party, Nadine Berger, der Turm. Unweigerlich tastete ich meine rechte Wange ab, fand die Narbe, die mir Dr. Tod einst in Spanien zugefügt hatte. Sie brannte, als wolle sie mir eine Gefahr ankündigen. Ein ungutes Gefühl breitete sich in meiner Magengegend aus. Ich kannte einige der Gesetze im Dämonenreich und wusste, dass der Spuk noch keine Seele wieder freigelassen hatte. Sollte er eine Ausnahme gemacht haben? Empfand mich die Hölle inzwischen als eine so große Bedrohung, dass nun sogar eherne Gesetze gebrochen wurden, um mich zu jagen? Und du bist sicher, dass er nicht überlebt hat? Bis vorhin schon. Wir hatten erbittert gegeneinander gekämpft, mehrere Monate lang. Am Ende war sein Körper regelrecht zerschmettert, aber wirklich vernichtet hat ihn ein silberner Nagel. Oh. Innerlich hatte ich mit diesem Monstrum bereits abgeschlossen. Kaum zu glauben, dass er wieder da sein soll. Vielleicht ist alles nur ein Zufall. Eine Namensgleichheit, mehr nicht. Könnte sein. Aber wenn doch was an der Sache dran sein sollte, wenn Dr. Tod tatsächlich zurückgekehrt ist, dann ist das ganze Sinclair-Team in größter Gefahr. Willst du nach Palermo? Ja, und zwar so schnell wie möglich. Ich komme mit dir. Danke, Partner. Hoffentlich lässt Sir James uns fliegen. Wenn nicht, zahle ich den Flug aus eigener Tasche. So ernst ist dir die Sache? Worauf du wetten kannst, Zuko. Worauf du wetten kannst. Montag, 14.23 Uhr, Flughafen von Palermo. Willkommen, meine Herren. Willkommen auf der schönsten Insel der Welt. Vielen Dank. Sind Sie Kommissar Bartolo? Mit Leib und Seele. Sinclair, mein Name. John Sinclair, ich weiß. Und Sie sind bestimmt Mr. Zuko. Richtig. Ihr Vorgesetzter muss gute Freunde in den höheren Etagen haben. Was denn, Sir James? Das würde mich aber wundern. Mein Chef hat mich jedenfalls speziell für Sie abgestellt. Das ist sehr freundlich. Mein Wagen steht draußen. Bitte erschrecken Sie nicht. Er sieht vielleicht etwas angestaubt aus, aber er fährt wie ein Traum. Managgia Madonna, brutta, e fa ma che fai qua? Oh Gott, wenn der so weiterfährt, gibt's bald einen Geisterjäger weniger auf der Welt. Ich glaube, die fahren hier alle so. Arschloch! Ach, dieser verdammte Berufsverkehr. Ja, ja. Was ist los? Ist Ihnen zu warm? Oder schwitzen Sie so wegen meiner Fahrweise? Nein, nein. In London war es nur erheblich kühler. Wieso haben Sie eigentlich die weite Reise auf sich genommen? Ich dachte, Morasso wäre unser Problem. Nun, es hat sich eine Verbindung zwischen ihm und einem Fall ergeben, in den ich vor einigen Jahren involviert war. Und als ich dann den Artikel in der Zeitung las... Ach, diese Geschichte. Sie glauben nicht an seine Auferstehung? Ich bitte Sie. Für Auferstehungsfragen hätten Sie nach Rom fliegen müssen. Bei uns herrscht die Meinung, dass Morasso scheintot war. Man hat es einfach akzeptiert, dass er wieder da ist? Vorsicht, Ente! Madonna, sei scemo, non ci guardi! Hat den Kreisverkehr für eine Kreuzung gehalten, die blöde Kuh. Kreisverkehr? Glauben Sie, wir können Morasso einen Besuch abstatten? Morasso? Einen Besuch? Sie wissen wohl nicht allzu viel über den Mann, oder? Klären Sie mich auf. Also, er ist der wohl mächtigste Mann in Palermo. Sein langer Arm reicht bis in die obersten Reihen von Wirtschaft und Politik. Er hat so viele Menschen gekauft, dass kaum noch einer dem anderen traut. Was ist mit der Polizei? Tja, auch bei uns gibt's schwarze Schafe. Mit Sicherheit. Wie macht er das nur? Ich meine, es ist doch gar nicht so einfach, einen Menschen zu kaufen. Es ist ja nicht nur das Geld. Sein größtes Druckmittel heißt Angst. Morasso eilt ein schrecklicher Ruf voraus. Wer bei ihm in Ungnade fällt, den missbraucht er für seine Experimente. Was für Experimente? Omerta. Was ist das? Das Gesetz des Schweigens. Genau. In Sizilien wird es angewendet. Und Sie sind machtlos. Was sollen wir tun? Verräter werden von der Mafia dermaßen blutig hingerichtet. Vorsicht! Scheiße, dieser Hurensohn! Haben Sie sich verletzt? Nein, aber sowas ist mir in 30 Jahren noch nicht passiert. Warten Sie hier, ich sehe nach dem Fahrer. Machen Sie das. Ich sichere inzwischen die Straße. Ich drängelte mich zwischen Autotür und Leitplanke ins Freie. Ein Kleintransporter war von der Wucht des Aufpralls zurückgeschleudert worden und stand nun quer auf der Straße. Vom Fahrer war nichts zu sehen. Vielleicht war er verletzt. Nach wenigen Schritten erreichte ich die Tür, fasste den Griff und zog. Sind Sie? Leb wohl, Sinclair! Blitzschnell hatte ich die Tür wieder zugerannt. Die Kugel durchschlug das Glas der Fahrertür und pfiff an meinem Kopf vorbei. Sofort zog ich meine Beretta, riss die Tür erneut auf und sah noch, wie der Schießer über den Beifahrersitz nach draußen jagte. Verdammt! Durchkrieg ich noch! Ich sprang über die Leitplanke. Dahinter begann ein Hang. Der Kerl hatte bereits einige Yards Vorsprung, blickte beim Rennen über die Schulter und schoss plötzlich blindlings in meine Richtung. Die Kugeln hatten mich verfehlt. Doch auf dem staubigen Gefälle glitten meine Füße weg. Ich ruderte mit den Armen, verlor das Gleichgewicht. Benommen kam ich wieder auf die Beine, sah noch, wie der Mann auf einen Parkplatz zurannte. Genau dorthin, wo ein großer Lastwagen langsam rückwärts rollte. Ich wusste nicht, warum der LKW zurücksetzte, sah nur die offenstehende Heckklappe und eine ganze Ladung von Metallblechen, die plötzlich ins Rutschen kam. Hey, passen Sie auf, der LKW! Oh mein Gott! Alles klar, Zuko. Mir ist nichts passiert. Wo ist der Kerl? Da unten, auf dem Parkplatz. Oh nein. Ich gehe mit dir jede Wette ein, dass das kein Zufall war. Nein. Hier hatte eine höhere Macht ihre Hand im Spiel. Mr. Sinclair! Zuko, kommen Sie schnell! Oh Mann, legen die hier ein Tempo vor! Los, komm! Wir eilten zurück. Kommissar Bartolos Gesicht war bleich. Er deutete auf den Laderaum des Transporters, der uns gerammt hatte. Eine klare Flüssigkeit tropfte in regelmäßigen Abständen aus dem Heck. Unter dem Wagen hatte sich bereits eine Pfütze gebildet. Vorsichtig schob mich Bartolo zur Hecktür. Ich blickte in den Innenraum. Ein großer Eisblock lag auf der Ladefläche. Und durch die milchig trübe, vereiste Oberfläche konnte man schemenhaft erkennen, dass in dem Block ein Mensch eingefroren war. Was hat das alles zu bedeuten? Welche Bestie ist nur zu solch einer Tat fähig? Ich fürchte, die Antwort darauf wird Sie sehr erschrecken. Es war ein gewaltiger Komplex, der sich kilometerweit unter dem gigantischen Grundstück der Familie Morasso erstreckte. Es gab Büros, Wohn- und Lagerräume, zahlreiche Waffenkammern, Gefängniszellen und ein hochwertig ausgestattetes, hypermodernes Labor. Dr. Tod war mehr als zufrieden. Hier unten fand er ideale Arbeitsbedingungen vor. Mit der Macht der Mafia und seinem teuflischen Genie würde er die Organisation weltweit ausbreiten und derjenigen zum Sieg verhelfen, der er alles verdankte, die ihn ins Leben zurückgeholt hatte, um seinem machiavellistischen Machtwahn freien Lauf zu lassen. Asmodina. In ihm hatte sie einen unbedingt treuen Ergebenen gefunden. Und mit der schnellen Erledigung seines ersten Auftrags beabsichtigte er, das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Es würde nicht leicht werden, Sinclair zu beseitigen, das wusste er. Aber die Falle war bereits gestellt. Und sie würde heute noch zuschnappen. Was gibt es, Renato? Er ist angekommen, zusammen mit dem Chinesen. Du hast sie gesehen? Ja. Was ist mit dem Transporter? Bartolo hat die Leiche gefunden. Alles läuft nach Plan. Wo sind die beiden jetzt? Im Polizeigebäude. Und ihr? Wir sind bereits in Bella Vista. Sobald Sinclair hier eintrifft, gehört er uns. Wenn er sich wehrt, legt ihn um. Wenn er versucht zu fliehen, legt ihn um. Wenn er tut, was ihr sagt, leg ich ihn um. Sie glauben mir kein Wort, oder? Mein ehrlich, Kollege. Die Mafia ist für uns eine sehr reale Gefahr. Und nun erzählen Sie mir, ein Geisterwesen würde den Morasso-Clan führen. Verlangen Sie da nicht ein bisschen viel von mir? Mir würde es reichen, wenn Sie für alles offen blieben. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist mein Job. Gut. Vielleicht werden mir die Ereignisse recht geben. Wir sind da. Ah, Kommissar Bartolo. Dottore Mancini. Dies hier sind Inspektor Sinclair und Mr. Zuko von Scotland Yard. Wir arbeiten gemeinsam an diesem Fall. Signores, guten Tag. Wissen Sie inzwischen, wer der Eingefrorene war? Ja, Dino Lara. Gesù Cristo. Sie kannten ihn? Und ob. Er war die Nummer 2 in Palermo. Als Morasso starb, wollte er an die Macht und ließ ein paar von Solos Leuten hinrichten. Womit wir ein Motiv hätten. Bei der Mafia braucht man nie lange nach Motiven zu suchen. Dino hat einen jüngeren Bruder. Ausgesprochen hitzköpfig. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder zu einem Bandenkrieg kommt. Dottore, ist Ihnen etwas Besonderes an der Leiche aufgefallen? Nicht wirklich. Vieles deutet darauf hin, dass das Einfrieren sehr schnell geschehen ist. Wahrscheinlich hat man Dino in flüssigem Sauerstoff getötet. Was ist mit dem zweiten Toten? Der auf Mr. Sinclair geschossen hat? Wir haben Schwierigkeiten, ihn zu identifizieren. Er kam säckchenweise bei uns an. Ich schätze, es war einer von Morassos Leuten. Möglich. Dann wäre Morasso Ihr Hauptverdächtiger. Das war ja schon oft. Aber versuchen Sie mal, in diesem Land einen Haftbefehl gegen ihn zu erwirken. Na, großartig. Hören Sie, heute Abend können wir nichts mehr gegen Morasso unternehmen. Wenn Sie möchten, lasse ich Sie ins Hotel bringen. Das wäre sehr freundlich. Und wenn sich etwas ergibt... Lasse ich es Sie zuerst wissen. Selbstverständlich. Die Fahrt zum Hotel war beinahe genauso aufregend wie der Tag, der hinter uns lag. Jeder fuhr so, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Manch einer hielt zum Abbiegen einfach den Arm aus dem Fenster, während andere gar nichts taten und kurzerhand um die Ecke fuhren. Als wir unser Ziel, das Bella Vista, erreichten, glaubte ich, mit meinem rechten Fuß das Bodenblech des Taxis nach außen gebeult zu haben. Unsere Zimmer lagen im 4. Stock. Zuko wohnte direkt neben mir. Allerdings gab es keine Verbindungstür. Ich schmiss mein Gepäck eilig auf das Bett und ging zu meinem Freund, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Was denkst du, John? Können wir Bartolo trauen? Da bin ich mir nicht so sicher. Er macht zwar einen zuverlässigen Eindruck, doch die hiesige Paranoia ist irgendwie ansteckend. Ja, und selbst wenn er eine saubere Weste hat, ich glaube nicht, dass er sich mit Morasso anlegen will. Dann müssen wir auf eigene Faust weitermachen. Willst du heute noch zu Morasso? Ehrlich gesagt will ich erst mal duschen. Oh ja, bitte, schnell. Ach, was sind wir wieder lustig heute. In einer halben Stunde bin ich fertig. Bis später. Und jetzt ab ins... Nichts hatte mich gewarnt. Etwas war dicht unterhalb der Schulterblätter explodiert. Ein greller Sternenregen platzte vor meinen Augen auf. Ich wollte schreien, doch der Schlag hatte mir die Luft aus den Lungen getrieben. Und dann spürte ich etwas Hartes, Kaltes in meinem Nacken. Betäubt verdrehte ich die Augen, erkannte zwei Männer in grünen Overalls. Schlagartig wurde mir bewusst, dass ich Dr. Tod nicht mehr zu suchen brauchte. Er war mir zuvorgekommen. Wo ist der Chinese? Welcher Chinese? Okay, mein Freund. Siehst du diese Waffe hier? Nein, warte! Ich verspreche dir, die nächste Kugel trifft. Und jetzt zum letzten Mal. Wo ist der Chinese? Er ist unten. Wartet auf mich in der Lounge. Dann nehmen wir den Hinterausgang. Wer hat euch geschickt, Morasso oder Dr. Tod? Du redest, wenn ich es dir gestatte. Hoch mit dir. Wird's bald. Und jetzt zur Tür. Schön langsam. Mit zitternden Beinen stolperte ich zur Tür. Die Killer waren direkt hinter mir, ließen mir keine Möglichkeit zur Flucht. Wir verließen das Zimmer, schritten den Gang hinunter, direkt an Sukos Tür vorbei. Ich betete, dass mein Freund etwas gemerkt hatte und mir nun aus der Klemme half. Doch seine Tür blieb verschlossen. Mit jedem Schritt, den wir weitergingen, schwand meine Hoffnung auf Rettung. Nach circa 20 Yards endete der Gang. Die Männer dirigierten mich zu einem Notausgang. Da hinein. Los, mach die verdammte Tür auf. Ja, ja, ist gut. Sie ist verschlossen. Was? Hast du die Tür nicht gecheckt? Natürlich habe ich sie gecheckt. Verarsch uns nicht, Sinclair. Die Tür ist auf. Nein, ich habe doch gerade... Du hast doch genau einen Versuch. Okay, okay. Na also, es geht doch. Und jetzt vorwärts. John? Verdammte Scheiße! Deckung, Zuko! Hast du ihn getroffen? Ich glaube ja. Los, weg hier. Für einige Sekunden blieb Zuko reglos liegen. Sie hatten ihn an der Schulter erwischt. Nur ein Streifschuss, aber er brannte wie Feuer. Der Chinese ignorierte den Schmerz, stand beinahe lautlos auf und lehnte sich mit dem Rücken an den vom Kugelhagel zersplitterten Türpfosten. Noch einmal atmete er tief durch. Dann warf er einen Blick in den Gang. Er war leer. Die Männer waren durch den Notausgang verschwunden. Verdammte Scheiße! Zuko eilte zu der massiven Stahltür, jagte in das dahinterliegende Treppenhaus. Er rannte die Stufen hinunter, Stockwerk für Stockwerk, und erreichte schließlich die Tiefgarage des Hotels. Doch hier war alles ruhig. Von John und seinen Entführern fehlte jede Spur. So ein Mist! Ja? Kommissar? Zuko hier. Man hat John entführt. Was? Ja! Vor wenigen Minuten. Ich brauche Ihre Hilfe. Schnell! Sind Sie im Hotel? Ja! Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Ich bin in 10 Minuten bei Ihnen. Ist dir kalt, Sinclair? Ein wenig. Oh, das tut mir aber leid. Los, nehmt ihm die Augenbinde ab. Was ist mit den Handschellen? Keine Chance. Wo bin ich hier? Tief unter der Erde. Was habt ihr mit mir vor? Nicht so ungeduldig, Geisterjäger. Mein Chef wird dir gleich alles erklären. Bis dahin kannst du dich ja ein wenig in unserem Museum umsehen. Kommt, Männer! Meine Augen gewöhnten sich langsam an das grelle Neonlicht. Offenbar befand ich mich in einer Art Kältelabor. Längs der Decke liefen zum Teil vereiste Kühlrohre entlang. Auch auf den Wänden funkelten winzige Eiskristalle. Rechts von mir waren mehrere Kammern in den Beton eingelassen. Türen aus dickem Panzerglas verschlossen die vielleicht 4 Quadratmeter kleinen Räume. Ich schritt auf die erste Tür zu und blickte durch das vereiste Glas. Es traf mich wie ein Hammerschlag. In der Kammer befand sich der erstarrte Körper eines Mannes. Sein nackter Leib war von einer dünnen Eisschicht bedeckt. In der nächsten Kammer das gleiche Bild. Mein Gott, das waren also die Versuche eines Dr. Tod. Insgesamt waren 14 eingefrorene Männer und Frauen in den Zellen zur Schau gestellt. Nur die letzte Kammer war leer. Ein Name war oberhalb der Tür in ein Messingschild eingraviert. Mein Name. Und plötzlich wusste ich, welches Schicksal dieser Satan für mich ausgesucht hatte. Ich sollte eingefroren werden. Willkommen in meinem Reich, John Sinclair. Solo Morasso. Oder sollte ich besser sagen, Dr. Tod? Nenn mich, wie du willst. Oh, darf ich wirklich? Dein großes Maul wird dir bald vergehen, und zwar für immer. Wer hat dich befreit? Was glaubst du denn? Der Spuk? Asmodina? Beide. Der Spuk gab meinen Geist frei und Asmodina ließ ihn in den Körper des toten Solo Morasso fahren. Aha, und jetzt musst du im Diesseits die Drecksarbeit für die Hölle erledigen. Ganz im Gegenteil. Die Arbeit macht mir viel Spaß und es ist mir eine besondere Freude, dich durch eines meiner Experimente töten zu lassen. Das hast du doch schon einmal versucht. Genau. Und jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust, wirst du daran erinnert. Die Narbe erinnert mich vor allem an dein Gewinsel, kurz bevor du gestorben bist. Schon vergessen? Nichts habe ich vergessen. Die Stunde der Rache ist gekommen. Los, schlagt ihm die Zähne ein! Oh, wie mutig. 2 gegen 1. Das reicht. Ich will, dass er bei vollem Bewusstsein ist, wenn er stirbt. Das ist zu freundlich. Und jetzt passt auf, dass er keine Dummheiten macht. Ich komme später zurück, wenn er tot ist. Hört mal, Jungs. Wir können uns doch... Nein. Also gut, dann eben nicht. Hat einer von euch eine Zigarette für mich? Ich meine, es ist sowas wie eine letzte Bitte. Ja, verdammt! Was war das? Ich hatte keine Ahnung, woher der Pfeil gekommen war oder warum er den Mafioso und nicht mich getroffen hatte. Die zweite Wache schien ebenso überrascht, blickte besorgt zu seinem Kumpan, der sich plötzlich unter heftigen Krämpfen zu Boden warf. Hey, Castro! Was ist mit dir? Gehen Sie weg von ihm! Das ist eines von Morassos Experimenten! Halt die Fresse, Sinclair! Castro! Sehen Sie! Er verwandelt sich! Das darf doch nicht! Das ist doch... Wie konnte das nur passieren? Vielleicht hat jemand von den Angestellten mit den Gangstern zusammengearbeitet. Ja, vielleicht. Aber bis wir den oder die Komplizen haben, könnte es für Mr. Sinclair bereits zu spät sein. Was schlagen Sie vor? Erstmal müssen wir herausfinden, wo Ihr Freund jetzt steckt. Das ist doch wohl klar. Ach ja? Natürlich, Morasso hat ihn. Und dafür haben Sie Beweise? Nein, nicht direkt. Eben. Und aufgrund von Vermutungen bekomme ich keinen Durchsuchungsbefehl. Dann stürmen wir die Bude. Das darf ich nicht. Ach, kommen Sie! Nein, ich würde Gesetze brechen. Wenn ich das tue, bin ich freiwillig für die Mafia. Das können Sie nicht verstehen. Oh doch, ich verstehe sehr wohl. Morasso hat sie in der Tasche. So ein Unsinn. Ich will Ihnen doch nur sagen, dass mir die Hände gebunden sind. Ja, und? Sehen Sie mir auf die Lippen. Mir sind die Hände gebunden. Ihnen? Ja. Aber mir nicht. Endlich haben Sie es begriffen. Haben Sie einen Plan? Nun ja, wir beobachten Morassos Anwesen rund um die Uhr. Jeden zweiten Tag kommt ein Wagen mit Lebensmitteln. Heute Abend wäre es wieder soweit. Muss ich noch mehr sagen? Nehmen Sie mir die Handschellen ab, oder wir sind beide verloren. Was ist mit Castro? Er kommt nochmal. Er verwandelt sich in ein Monster, das sehen Sie doch. Nein, er... Inzwischen hatten wir uns in die hinterste Ecke des Raums gedrängt und starrten unablässig auf die monströse Mutation, in der sich der Gangster zu einem Monstrum aus Fleisch, Knochen und Eis verwandelte. Mir war klar, dass bei diesem Prozess schwarze Magie im Spiel sein musste. Doch mit gefesselten Händen konnte ich nicht an mein Kreuz. Oh Gott, es steht auf! Befreien Sie mich endlich, oder es wird uns umbringen! Scheiße! Es kommt auf uns zu! Schneller! Los, machen Sie schon! Verdammt, mir sind die Schlüssel runtergefallen! Heben Sie sie auf! Gleich hab ich's! Das Monster kommt! Sie sind frei! Michael! Gabriel! Raphael! Uriel! Mein Gott! Wie haben Sie das geschafft? Ganz einfach. Ich bin einer von den guten Jungs. Sie haben mir das Leben gerettet. Wie wäre es dann, wenn Sie mir nicht in den Rücken fallen würden? Das habe ich nicht vor. Okay. Wie heißen Sie? Joe. Hören Sie zu, Joe. Ihr Boss ist ein sehr gefährlicher Mann. Das weiß ich selbst. Wenn wir hier lebend rauskommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Einverstanden. Wie schön, dass ihr beiden euch so gut versteht. Morasso. Wie ich sehe, bist du immer noch gefährlich, Sinclair. Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen? Und der gute Jaw hat sich gleich auf deine Seite gestellt. Nein! Das hab ich nicht! Halt dein Maul, du Widerling! Bitte, Capo! Hab Erbarmen! Du bist ein Versager und wirst gemeinsam mit dem Geisterjäger sterben. Nicht doch! Ich wollte doch nur... Jetzt bin ich aber mal gespannt. Gespannt? Du dreckiges Bullenschwein! Wegen dir muss ich krepieren! Reißen Sie sich zusammen, Joe. Noch leben wir. Oh Gott, er wird uns einfrieren. Aber nicht schnell wie bei Dino, sondern langsam. Die Temperatur wird sinken. Erst ein wenig, dann immer schneller. Kalt, es wird kalt sein und dann alles aus. Joe sackte in die Knie, weinte und stammelte vor sich hin. Ich suchte die Wände ab. Nach einer Möglichkeit, aus diesem Eisgefängnis zu entkommen. Doch vergebens. Mit meinem Kreuz konnte ich weder etwas gegen die Panzertüren noch gegen die sinkenden Temperaturen ausrichten. Es war bereits merklich kälter geworden. Dr. Tod setzte seinen Plan in die Tat um. Er wollte uns bei lebendigem Leib einfrieren. Guten Abend, Roberto. Du bist spät. Ja, ich weiß. Die Bullen haben den Verkehr aufgehalten. Haben sie dich gefilzt? Hey, sehe ich aus wie ein Anfänger? Okay, fahr weiter. Danke, Roberto. Bis später. Das hast du gut gemacht. Mir blieb ja wohl nichts anderes übrig. Mach schön weiter. Solange mich hier unten niemand entdeckt, hast du nichts zu befürchten. Ich würde mich trotzdem wohler fühlen, wenn sie mit der Waffe woanders hinzielen würden. Das kann ich mir denken, mein Freund. Wie lange ist es noch? Wir sind gleich da. Die Halle befindet sich an der Rückseite von Morassos Haus. Wird dir jemand beim Ausladen helfen? Nicht mehr um diese Zeit. Ich war schon häufiger zu spät. Zur Belohnung darf ich den ganzen Scheiß alleine schleppen. Da hast du Glück. Das Schleppen fällt heute Abend aus. Hab ich mir schon gedacht. Gibt es von der Halle aus einen Weg in die Kellergewölbe? Ja, aber der Keller ist riesig. Da unten kenne ich mich nicht aus. Nur keine Panik. Ich habe meinen Besuch gründlich vorbereitet. Los, stehen Sie auf, sonst erfrieren Sie. Hau ab, du Drecksbulle. Mann, reißen Sie sich zusammen. Verdammt, hätte ich dich doch umgelegt. Dann hätte sie das Monster geholt. Wenigstens hätte ich es dann hinter mir. Ich blickte in Joes Gesicht. Seine Tränen waren bereits gefroren. Wie ein Häufchen Elend hockte er am Boden. Er hatte aufgegeben. Ich jedoch kämpfte weiter gegen die Kälte an. Diese mörderische Kälte, die wie ein schleichendes Gift in meine Adern kroch. Runde um Runde drehte ich in dem Raum. Vergebens. Die Temperatur sank immer weiter. Schon bald begann meine Haut blau anzulaufen. Nase, Ohren und Fingerspitzen waren kaum noch zu fühlen. In meinen Haaren klebten Eiskristalle. Ich warf einen Blick zu Joe. Er bewegte sich nicht mehr. Auch meine Bewegungen wurden langsamer. Die Kälte setzte mir schwer zu, lähmte meine Gedanken. Eine unglaubliche Müdigkeit machte sich in meinem Kopf breit. Das ist das Ende, Sinclair. Ich freue mich jetzt schon auf die Gesichter beim Yard, wenn sie deine Leiche sehen. Mühsam stolperte ich voran. Jeder Schritt wurde zur Qual. Schlafen. Nur ein wenig. Nein, ich durfte nicht. Ich war gestürzt. Mit letzter Kraft wollte ich mich hochstemmen, winkelte die Arme an. Doch sie trugen mein Gewicht nicht mehr. Ich brach zusammen, schlug mit dem Gesicht hart auf den vereisten Boden. Die Kälte hatte gesiegt. Dies ist der Keller. Wow, das scheint ja ein wahres Labyrinth zu sein. Ab hier weiß ich nicht weiter, wirklich nicht. Aber ich kann nur hoffen, dass die Karte noch aktuell ist. Sie haben eine Karte vom Kellerkomplex? Man muss eben die richtigen Freunde haben. Und wo soll es jetzt hingehen? Tut mir leid, für dich ins Reich der Träume. Zuko knebelte den Fahrer und versteckte ihn in einem Abstellraum. Von nun an durfte er keine Zeit verlieren, denn früher oder später würde man den Bewusstlosen entdecken. Der Gefängnisbereich lag tief im Herzen der Anlage. Leise wie ein Puma schlich der Chinese durch das Wirrwarr aus Gängen und Treppen, wich dabei immer wieder Wachposten und Überwachungskameras aus und war überrascht, wie genau die Karte war, die er von Kommissar Bartolo bekommen hatte. Nach einer knappen halben Stunde erreichte er schließlich eine Eisentür, die durch ein elektronisches Schloss gesichert war. Mist, da ist ja nicht mal ein Griff. Möchte zu gern wissen, was... Hup! Das Schloss entriegelte sich, ohne dass Zuko etwas angerührt hatte. Blitzschnell verschwand er in einer Nische, verschmolz mit dem Schatten und beobachtete, wie sich die Eisentür in die Wand schob. Und weißt du, was er dann zu ihm gesagt hat? Er soll sich warm anziehen. Ehrlich? Was zum... Kein Laut, Vito. Los, zurück in den Gang. Ich heiße nicht Vito. Hab ich dir erlaubt zu sprechen? Mach die Tür wieder zu. Heute noch! Damit kommen Sie nicht durch. Wo ist Sinclair? Wer? Jetzt werde ich aber langsam ungeduldig. Bitte, hören Sie auf! Rede, oder du brauchst dir keine Gedanken mehr, um deine Familienplanung zu machen. Er wird gerade eingefroren. Wo? Weiter unten, in Dr. Tods Eiskammer. Zeig mir den Weg. Das würde zu lange dauern. Bis wir da sind, ist Sinclair schon lange tot. Dann lass dir besser schnell etwas einfallen. Denn wenn er stirbt, bist du auch dran. Quetsch sie mir ab! Das wäre erst der Anfang. Die Aggregate! Welche Aggregate? Da vorne links im Kontrollraum. Wenn sie ausfallen, hat Sinclair noch eine Chance. Wenn das eine Falle ist... Ich sag die Wahrheit, ehrlich! Also gut, mein Freund. Vorwärts! Stell dich nicht so an, du Memme. Was ist das? Wonach sieht's denn aus? Ein Sender? Was meinst du, was gleich hier los sein wird? Scheiße, du hast die Bullen gerufen. Kluger Junge. Hier ist es. Von hier aus kann man die ganze Kühlanlage steuern. Dann mach endlich. Ja, ich brauche nur einen Moment. Wir haben keinen Moment. Aber die Kontrollen für die Kühlkammer sind mehrfach gesichert. Ich brauche eine Minute, um in das System zu kommen. Dann beeil dich. Ich werde den Alarm deaktivieren und die Stromversorgung für die Kühlung unterbrechen. Was sind das für Monitore? Daran sind die Überwachungskameras angeschlossen. Können wir John damit sehen? Ich glaube schon. Sekunde. Oh mein Gott. Zukos Herz übersprang einen Schlag. Auf dem kleinen, matten Bildschirm sah er John Sinclair in einem völlig vereisten Raum auf dem Boden liegen. Der Geisterjäger bewegte sich nicht mehr. Seine Körperhaltung war verkrümmt und er war nicht allein. Zuko erkannte einen weiteren, leblos dasitzenden Mann, der mit einer dünnen Schicht aus funkelnden Eiskristallen überzogen war. Der Anblick löste Panik in dem Chinesen aus. Verdammt! Warum dauert das denn so lange? Ich bin gleich soweit. Du weißt, was passiert, wenn John stirbt. Ja, doch! Das wäre geschafft. Kannst du feststellen, ob er noch lebt? Nein, nicht von hier aus. Lass warme Luft in die Eiskammer. Das geschieht automatisch. Okay. Als erstes bringst du mich zu John. Wir können da nicht einfach so reinspazieren. Die Kammer wird schwer bewacht. Dann bring mich eben zu Morasso. Morasso? Ja. Aber er wird uns töten. Lass das meine Sorge sein. Vorwärts jetzt! Ach, John, ist es nicht herrlich hier? Sir James könnte uns ruhig häufiger hier hinschicken. Da wäre ich aber sehr vorsichtig, John. Schließlich hat er den Urlaub nur bezahlt, weil sie bei ihrem letzten Einsatz beinahe erfroren wären. Ach, Glenda. Ich mag es, wenn Sie sich um mich sorgen. Aber John, das tun wir doch beide. Jane, was machst du denn da? Wenn ich störe, braucht ihr es nur zu sagen. Im Gegenteil. Wir könnten ja mal was Neues ausprobieren. Oh, meint ihr, dass wir... Also zu dritt? Er lebt noch. Verdammt, beinahe hatte ich ihn soweit. Warum schlagen Sie mich denn, Glenda? Er fantasiert. Wenn ich den erwische, der das Kühlsystem lahmgelegt hat. Oh. Leg den Bastard in seine Kammer und erschieß ihn. Ich kümmere mich inzwischen um die Kühlung. Geht in Ordnung, Chef. Bis später. Oh. Jetzt mach dich nicht so schwer. Bald hast du es ja überstanden. Yes. Wo bin ich? Ja, hier rein! Oh. Ja, los doch! Michael. Los! Barbara. Ja. Red du nur. Komisch. Irgendwie warst du mir sogar sympathisch. Hast hart gekämpft. Aber wie heißt es doch so schön? Alle guten Dinge müssen irgendwann mal enden. Und jetzt leb wohl, Sinclair. Der Schuss peitschte durch den Raum und die Kugel traf ihr Ziel mit tödlicher Präzision. Für einen kurzen Moment herrschte Stille. Der Mafiosi lächelte verwirrt. Er wunderte sich, dass er den Lauf noch nicht durchgezogen hatte und dass ihm die Beine plötzlich versagten. Als er mit dem Kopf auf den Boden schlug, waren seine Augen weit geöffnet, starrten in Richtung der Eingangstür, in der Zuko mit der Beretta stand. Doch die Augen des Killers nahmen nichts mehr wahr. Er war tot. John! John! Oh, hier. Mach mir jetzt bloß nicht schlapp! Nicht aufgeben. Hilfe ist bereits da. Ich habe Bartolo geholt. Er stürmt gerade das Haus. Hörst du die Schüsse? Du bist gerettet, John. John, bleib bei mir! Dienstag, 16.28 Uhr, aus Pedale Generale, Palermo. Das Zimmer war hell. Sonnenlicht fiel durch das Fenster, traf mein Gesicht und wärmte es. Ich schlug die Augen auf und musste blinzeln. Schemenhaft erkannte ich zwei Männer, die an meinem Bett saßen und lächelten. Kann jemand mal die Birne ausknipsen? Das ist die Sonne, mein Lieber. Du solltest dich eigentlich über alles freuen, was dich wärmt. Dass man sie nochmal aufgetaut hat, grenzt an ein Wunder. Wieso? Morasso hat dich einfrieren wollen. Als ich dich fand, warst du den Toten näher als den Lebenden. Ich befürchte, die ein oder andere Frostbeule werden sie wohl zurückbehalten. Was ist mit Morasso? Tja, von dem fehlt jede Spur. Meine Männer haben das gesamte Anwesen durchsucht. Wir haben hunderte seiner Männer festgenommen. Viele schrecklich zugerichtete Leichen gefunden. Aber der Don ist entkommen. Niemand weiß wohin. Keine Sorge, der kommt wieder. Nun, hier wird er steckbrieflich gesucht. Das wird ihn kaum aufhalten. Hey, John, relax. Auch ein Doktor Tod muss erstmal seine Wunden lecken. Und in der Zeit wirst du dich erholen. Sir James hat dir Urlaub verordnet. Bezahlten Urlaub. Jane ist schon auf dem Weg hierher. Jane? War das jetzt Freude oder Erschrecken? Kommt Glenda etwa auch? Glenda? Warum sollte die denn kommen? Na, dann ist es ja gut. Dann wird alles wieder gut.